größter Schmerz hat den Kampf gewonnen, ließ dich verzweifeln, handeln, hast du geweint. Ich kann heute immer noch dein Lächeln sehen. Lächelnd stehst du da.